kleiner Akkordeonspieler spielte Abend für Abend so schön. Doch dann ließen ihn alle Mädels ganz allein nach Hause gehen. Dem kleinen Akkordeonspieler wurde abends das Herz immer schwer. Doch er spielte für Geld alle Lieder der Welt, nur er glaubte an Liebe nicht mehr. Bis dann doch eine kam, in die Arme ihn nahm und ihm sagte, ich lieb dich so sehr. Kleiner Akkordeonspieler, spiel noch ein Lied für mich. Kleiner Akkordeonspieler, heute Abend wart ich auf dich. Ein paar schöne Wochen sind vergangen und das Glück der beiden war sehr groß. Alle Spatzen auf den Dächern sangen, ja, die Liebe ist doch manchmal grenzenlos. Und so herrlich wie noch nie spielt jetzt abends der Akkordeonspieler seine alte Liebesmelodie. Heute Abend wart ich auf dich.